Das bleibt alles so, wie es hier ist. Es wird sich ja kein bisschen ändern. Halt, stopp! Die Zeit steht. Die Sonne scheint und der Himmel ist blau. Wie das Wetter. Maul, du Scheißfotze! Die Fahrerlaubnis. Lichtkraftwagenfahrer. Lichtkraftwagenfahrer. Ist der Stoff auch sicher okay? Crystal Meth ist so richtig geil. You're such a